Herr der Fliegen heißt der erste Roman des Literaturnobelpreisträgers William Golding. Im Jahr 1954 erschien die Geschichte über eine Schar Kinder, die einen Flugzeugabsturz auf einer kleinen Insel im Nirgendwo überlebt, erstmals auf Englisch. Die Begeisterung, die der Brite Golding damit weltweit bei LeserInnen auslöste, wäre beinahe allen verwehrt geblieben. Mehr als 20 Verlage sollen das Manuskript von Lord of the Flies, das anfangs noch den Titel Strangers from Within trug, abgelehnt haben. Zu langweilig, überflüssig, ohne Sinn, hieß es. Heute gilt Herr der Fliegen als Meisterwerk. Die Sprache ist einfach, die Geschichte super spannend. Aber es ist weder ein Kinder- noch ein Jugendbuch. Ja, es erzählt von Kindern, von kleinen, quirligen Jungs und von nachdenklichen Teenagern, die ums Überleben kämpfen, auf einer Insel mit sehr viel Sand, dichtem Urwald und roten, schroffen Felsen. Sie sind der sengenden Sonne ausgesetzt und umgeben von nichts als Salzwasser. Und auch wenn einige der Jungs erstmal total aus dem Häuschen sind, der energische Ralph zum Beispiel, der immer einen Kopfstand macht, wenn er sich über etwas freut, weil kein Erwachsener da ist, der den Ton angibt, entpuppt sich das Schicksal der Kinder als totale Katastrophe. Das Zeug zu anführen haben vor allem Ralph und Jack. Ralph übt sich in Besonnenheit und baut mit Hilfe einer riesigen Muschel eine Art Plenum auf. Das heißt, wenn er auf der Muschel bläst, kommen alle Kinder für eine Versammlung herbei. Sprechen darf immer das Kind, das die Muschel in den Händen hält. Alle dürfen was sagen und ausreden, eigentlich. Ralph möchte auch ein Feuer Tag und Nacht brennen lassen für Schiffe, die vielleicht vorbeikommen. Jack hingegen scheißt auf Ralphs Besonnenheit. Er fühlt sich dadurch bevormundet. Er will Schweine jagen, die auf der Insel leben. Er will eine Burg bauen und er will auf der Insel bleiben. Wer sich ihm nicht anschließt, wird zum Feind erklärt. Und dann sind da noch die Außenseiter, so wie Simon oder Piggy. Piggy ist ein kluges Kerlchen, aber leider altklug und dick. Er wird gemobbt, selbst auf dieser gottverdammten Insel. Warum? Fragt er sich nicht nur einmal. Warum hassen sie mich? Dieses Warum richtet sich an uns Leserinnen und Leser. An uns Erwachsene. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.